Ja, einfach eine Verständnisfrage. Wie muss man sich das denn dann vorstellen, wie dieses Kollektiv funktioniert hat? Haben die Leute dann total verstreut irgendwie gewohnt und sich dann getroffen ein, zweimal die Woche oder um dann Besetzungsaktionen auch zu machen oder wie sah das aus? Ich habe verzweifelt immer Räume gesucht. Mhm. Und dann gesagt, bleibt dann wieder räumbar, sind zum Teil Räume angemietet worden, dann kam aber sofort Freund und Helfer und hat dem Vermieter gesagt, so geht's ja nicht, ihr wisst nicht, wenn er da. Die sind richtig gehetzt worden. Das wollte ich nämlich noch dazu sagen. In der damaligen Zeit ist auch von der Polizei die sogenannte offene Beobachtung ganz offen propagiert worden, Leute verrückt zu machen. Durch pausenloses Rumfahren, Klingeln, Nachbarn abfragen, als was man immer der Stasi vorwirft, ist da in offenster, brutaler Form gemacht worden. Und da ist ja klar, was man volkstümlich Verfolgungswahn nennt, ist ja einfach die oft berechtigte Befürchtung, verfolgt zu werden. Und wenn ich den jetzt wirklich verfolge, kann es natürlich nicht gut besser werden. Also die sind richtig reingescheucht worden mit voller Absicht, würde ich als damaliger Wahrnehmer sagen. Das ist ja auch nur bestätigen, dass ist auch genauso von Peter Buttner aufgefasst worden. Und alles, was ich dann so an zeitgenössischen Zeitungsartikel eingesehen habe, ohne euch jetzt damit zu belästigen, läuft auch das raus, was du gesagt hast. Die das Einzelnen, die man kannte, waren überhaupt nicht aggressiv oder so. Also was man sich immer so vorstellt, das gab es damals überhaupt nicht. Das waren ziemlich kaputte Typen, aber die gingen oft rum und so. Also für sich selber hätten die das Bild gar nicht erzeugen können, sondern das war damals schon Fernsehen, Polizei, etc. und kollektive Wahnvorstellungen der Leute, die sich für normal gehalten haben. Also die vor allem. Es war ein Kampf um Ressourcen, der alle erschöpft hat, während des Kampfs. Und Peter Brückner hat ja auch genau da die Unmöglichkeit ausgemacht, dass das SPK überhaupt politische Überlebenschance hat, ist auf der praktischen Ebene. Dass es im Prinzip nur noch darum ging, ums Überleben zu kämpfen und darin jetzt obendrein noch eine theoretische Basis zu entwickeln und das zu rechtfertigen, was man da macht. Man merkt, wenn ich das jetzt schon sage, das ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Ich möchte trotzdem noch einen Kontrast dazu am Abschluss bringen, weil in dieser Hauptkampfschrift des SPK hat kein Geringerer als Jean-Paul Sartre das Vorwort geschrieben. Das möchte ich deshalb markieren, nicht aus lauter Promi-Verehrung, sondern es ist wichtig zu wissen, dass der Versuch der SPK nicht nur in der BRD wahrgenommen worden ist, sondern auch international. Franco Basaglia ist schon mal angekündigt worden eben. Bei Ronald DeLange weiß ich jetzt nicht genau, ob der sich auch auf ihn bezogen hat, aber es gab einige psychiatrische Arbeitende, ob Doktoren oder auch Patientinnen, die sich explizit auf die SPK bezogen haben. Die Rezeptionsgeschichte müsste man sich mal genauer angucken von der SPK, aber ich möchte doch kurz mindestens ein Zitat von Sartre vorlesen, der sich explizit zu dieser Schrift hier äußert. Wir können auch gerne mal reingucken. Die ist also, obwohl sie schon in diesem Outfit der fast esoterischen Schriften ist, das ist nur eine spätere Auflage von 87 jetzt, ist die im Kern das, was die SPK an theoretischen Grundlagen erarbeitet hat. Das hat Sartre wohl auch zur Kenntnis bekommen. Und ich gebe zwei Zitate zum Besten aus dem Vorwort. Grob gesehen scheint ihr das SPK, was Marx unter Entfremdung als allgemeines Merkmal einer kapitalistischen Gesellschaft verstanden hat, unter dem Begriff von Krankheit zu fassen. Gehört. Es versteht sich von selbst, dass diese Kollektive nicht eine Heilung in Betracht ziehen, weil der Kapitalismus in jedem Menschen Krankheit produziert und die psychiatrische Heilung nur eine Reintegration des Kranken in unserer Gesellschaft bedeutet, sondern sie danach streben, die Krankheit zu ihrer Entfaltung zu bringen. Das heißt, bis zu dem Punkt zu treiben, wo sie durch die gemeinsame Bewusstwerdung zu einer revolutionären Kraft. Das ist für mich im Kern zusammengefasst, was das eigene Anliegen der SPK war. Jean-Paul Sartre 1972 hat er das geschrieben. Ja, dann bin ich erstmal mit Brückners Ausführungen dazu am Ende und würde euch bitten, einfach Fragen zu stellen, auch